Narr wirst du mich bewegen, wie seh ich nicht Bona hier und wo mir recht die Pallas auch bei mir sagt. Wird sagt, was fordert ihr von mir? Euch ist gewiss sehr viel daran gelegen.